Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zur Stelle. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Wo-oh-oh, Paw Patrol. Wo-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Das Fußballspiel. Bürgermeisterin Gutherz und ihr Huhn Henrietta liefen über den Sportplatz. Schön den Ball im Auge behalten. Du wirst immer besser, Henrietta. Nächstes Mal klappt's. Aber nun brauchte das Huhn erst einmal eine Pause und flatterte auf den Fußball. Worüber sich Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf sofort lustig machte. Dieses Huhn lernt es doch niemals richtig, Fußball zu spielen. Aber dann passt es ja gut in ihre schlechte Abenteuerbuchtmannschaft. Schlechte Mannschaft? Meine Mannschaft gewinnt locker gegen ihre. Wie wär's mit heute? Und der Verlierer muss das Trikot des Gewinners tragen. Einverstanden? Einverstanden. Also rief der Bürgermeister seine Mannschaft zusammen. Und Bürgermeisterin Gutherz versuchte, Henrietta vom Ball herunterzulocken. Komm, mein allerliebstes Lieblingshühnchen, schieß den Ball zu mir. Aber Henrietta wollte lieber in der Erde picken. Die Spieler von Bürgermeister Besserwisser waren bereits auf dem Weg. Los, Chaoskätzchen. Seine Mannschaft bestand aus 6 kleinen Kätzchen, von denen jedes einen Anzug trug, der dem der Paw Patrol sehr ähnlich war. Die Kätzchen hockten in einem fahrenden Katzenkorb, den der Bürgermeister mit einer Fernbedienung steuern konnte und den er nun über das Spielfeld lenkte. Der Schuss war so stark, dass das ganze Tor zusammenbrach. Ha, sogar mein fahrender Katzenkorb spielt besser. Viel Glück. Der Bürgermeister war sich seiner Sache sehr sicher. Na gut, wir werden sehen. Auch die Fellfreunde spielten an diesem Tag Fußball und tobten vor der Einsatzzentrale über die Wiese. Achtung, jetzt kommt mein Rubble-Spezialraketenschuss. Rubble nahm Anlauf. Torwart Rocky reckte und streckte sich. Aber der Ball landete im Netz. Das war ein Tor. Rubble-Raketenschuss trifft immer. Jetzt kam Marshall angerannt. Ich stehe frei. Schieß ihn zu mir. Ich will auch mal den Rubble-Spezialraketenschuss probieren. Na klar, wird schon klappen. Schiedsrichter Chase rollte den Ball zu Marshall. Der lief los, seine Pfoten verhedderten sich und er landete auf dem Ball statt davor. Ryder wollte ihm gerade zu Hilfe kommen, als sein Pawpad sich meldete. Hallo, hier ist Ryder. Ryder, wir spielen Fußball gegen die Nachbarstadt. Heute. Aber die Mannschaft ist ein bisschen unvorbereitet. Henrietta pickte nämlich gerade nach Regenwürmern. Und der kleine Alex warf den Ball über das Spielfeld, anstatt seine Füße zu benutzen. Ja, ich habe ein Tor geschossen. Und außerdem ist dein Tor kaputt. Alles klar, wir kommen sofort. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Hunde flitzten los. Nur Marshall rollte immer noch auf dem Ball quer über das Spielfeld und schnitt den anderen den Weg ab. Ups, Entschuldigung. Trotzdem warteten die Fellfreunde bereits in dem gläsernen Fahrstuhl, als der kleine Feuerwehrhund endlich angerollt kam. Der Fahrstuhl fuhr los und brachte die Hunde nach oben in die Einsatzzentrale. Als sie das oberste Stockwerk erreichten, steckten alle in ihren Einsatzanzügen mit den Rucksäcken und Helmen. Ryder stand bereits neben dem großen Bildschirm. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! In der Abenteuerbucht gibt's heute ein Fußballspiel. Aber ein Tor muss repariert werden und die Mannschaft ist irgendwie... Hurra! Tor! Sie ist nicht gut vorbereitet. Also, Rubble, du stellst das Tor mit deinem Kran wieder auf. Außerdem brauchen wir deinen Rubble-Spezialraketenschuss. Rubble ist der Retter! Und du, Rocky, Du reparierst das Tor mit deinem Werkzeug und das Team braucht dich auch als Torwart. Rocky rockt! Chase, du spannst bitte dein Netz im Tor. Das ist ein Fall für Chase. Und die anderen spielen in der Mannschaft mit. Mit euch wird die Abenteuerbucht gewinnen. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Die Fellfreunde freuten sich sehr auf ihren neuen Einsatz. Rocky, Chase und Rubble flitzten zu der großen Rutsche in der einen Ecke des Raumes, die bis zu den Garagen führte. Nacheinander sausten die Hunde sie hinunter und sprangen in ihre Fahrzeuge. Ryder erwartete sie bereits auf seinem roten Quad mit den dicken schwarzen Reifen. Gemeinsam fuhren sie los, über die große Brücke und durch die Straßen der Abenteuerbucht, direkt bis zum Sportplatz. Kaum waren sie dort angekommen, legten sie auch schon los. Rubble, du bist dran. Du hebst mit deinem Kran die Stangen auf und dann setzen wir das Tor wieder zusammen. Rubble ist der Retter! Er lenkte seinen gelben Schaufelbagger zum Tor hinüber. Kran! Und machte sich sofort an die Arbeit. Danke, Rubble. Rocky, du drehst jetzt die Schrauben fest. Schraubendreher. Im Nu waren die Schrauben wieder fest. Super, jetzt fehlt nur noch das Netz. Das war die Aufgabe von Chase. Netz! Das Netz flog durch die Luft und schon sah das Tor wieder aus wie ein Tor. Das habt ihr gut gemacht. Kurze Zeit später waren beide Mannschaften auch schon spielbereit. Also, Fellfreunde, ich wünsche euch viel Spaß und haltet zusammen. Die Spieler liefen aufs Spielfeld. Sofort schnappten sich die Fellfreunde den Ball. Rubble! Geht klar! Zuma! Zuma nahm den Ball an und spielte ihn wieder zu Rubble zurück. Der setzte zu seinem Super Rubble-Raketenschuss an und... Jetzt erwischte Sky den Ball und spielte ihn zu Marshall. Ich probiere mal Rubbles Raketenschuss. Er nahm Anlauf, doch eines der Chaoskätzchen war schneller, sprang vor den Ball und streckte Marshall die Zunge raus. Der erschrak, landete auf dem Ball, sprang wieder ab, gab dem Ball dabei einen Stoß und der rollte ins Tor. Leider in das der Abenteuerbucht. Oh nein! Es stand 1:1. Aber nun wurden die Kätzchen mutiger und flitzten Richtung Tor. Na los, ich bin bereit. Doch Torwart Rocky stieg ein Duft in die Nase. Ist das Hundekuchenpizza? Komm und hol sie dir. Bürgermeister Besserwisser hatte die Pizza in den fahrenden Katzenkorb gelegt und steuerte diesen nun zu Rocky hinüber, der prompt sein Tor vergaß. Die Kätzchen mussten den Ball nur noch über die Linie schieben. Oh nein, das tut mir leid. Das ist nicht so schlimm. Die Paw Patrol gibt niemals auf. Na los, zeigt, was ihr könnt. Juhu! Aber Bürgermeister Besserwisser schnappte sich jetzt heimlich einen kleinen Sack. Wollen doch mal sehen, was die Paw Patrol dazu sagt. Er hielt den Sack über ein Erdloch. Und heraus hüpften kleine Erdhörnchen, die ein bisschen wie Biber aussahen. Keiner der Fellfreunde bekam das mit. Ja. Hey. Dazu waren sie viel zu sehr auf das Spiel konzentriert. Jetzt steht es 2:2. Ja. Was? Wo kommen die denn her? Die kleinen braunen Erdhörnchen steckten genau vor der Bürgermeisterin ihre Köpfe aus der Erde. Und es wurden immer mehr. Im Nu waren sie überall verteilt und spielten sich gegenseitig den Ball zu. Und immer, wenn einer der Fellfreunde angerannt kam, verschwanden sie wieder in ihren Erdlöchern. So schnell, dass Rubble und Sky über ihre eigenen Pfoten fielen. Den krieg ich! Den... Von wegen. Den Ball kriegte eines der Kätzchen. Tor! Der Bürgermeister hat die Erdhörnchen ausgesetzt. Aber zuerst werden wir euch mal untersuchen. Marshall? Ich komme schon! Röntgenbild! Schnell untersuchte der kleine Feuerwehrhund die Pfoten seiner Freunde. Das ist nicht so schlimm. Sie müssen sich nur kurz ausruhen. Wir haben nur noch Rocky, Chase und Zuma. Zeit für zwei neue Spieler. Er gab dem kleinen Alex ein Zeichen, der sofort begeistert aufsprang. Ja, wir dürfen spielen. Komm, Henrietta. Zunächst lief alles gut für die Abenteuerbucht. Danke, Kätzchen. Der Ball gehört mir. Das Kätzchen ließ sich einfach auf den Rücken fallen. Was? Das war ein Foul. Die Kätzchen kriegen den Ball. Ungläubig schaute Alex dem Ball nach. Aufgeregt hüpften Sky und Rubble am Spielfeldrand auf und ab. Es geht uns besser. Wir wollen spielen. Na schön, ab aufs Feld mit euch. Die beiden stürmten los. Sky schnappte sich den Ball, spielte ab zu Rubble. Er rannte Richtung Tor und... Ihr habt Tor! Das gibt's doch nicht. Nicht schon wieder. Bürgermeister Besserwisser beugte sich zu einem der Chaoskätzchen hinunter. Du weißt, was du zu tun hast. Das Kätzchen flitzte los, sprang in seinen Einsatzanzug, der Rocky sehr ähnlich sah, jagte dann Zuma den Ball ab und bohrte ein Loch hinein. Hey, was soll das? Wie ist das passiert? Doch da brachte Bürgermeister Besserwisser bereits einen neuen Ball und zwinkerte dem Kätzchen zu. So pumpt man doch keinen Fußball auf, du Dummerchen. Zum Glück habe ich noch einen dabei. Das Spiel ging weiter, doch der Ball verhielt sich plötzlich sehr merkwürdig. Er änderte von selbst die Richtung, sogar in der Luft. Niemandem fiel auf, dass Bürgermeister Besserwisser plötzlich eine Fernbedienung in der Hand hielt. Rechts, links, zickzack. Ich hab ihn! Von wegen. Doch plötzlich lag der Ball auf dem Spielfeld. Rubble nahm Anlauf, doch der Ball flog weg. Und die kleine Bulldogge stolperte. Autsch! Meine Pfote! Schon wieder! Das war die Chance für die Chaoskätzchen. Bis dem Bürgermeister die Fernbedienung aus der Hand fiel. Ah, das Teil ist irgendwie kaputt. Der Ball ließ sich nicht mehr steuern. Leider saß eines der Kätzchen obendrauf und klammerte sich verzweifelt fest, als der Fußball nun abhob und immer höher hinauf in die Luft flog. Sky! Du schnappst dir die Katze mit deinem Hubschrauber. Marshall, du untersuchst, warum der Ball fliegt. Sofort flitzte Sky zu ihrem kleinen Hubschrauber, sprang hinein und hob ab. Dann ließ sie einen Gurt hinunter. Also dann, Marshall, schnall dich fest. Der kleine Feuerwehrhund sprang in den Gurt und schnallte sich fest. Kann losgehen, aber langsam. Und flieg nicht so hoch. Glücklicherweise war der Fußball noch nicht weit weg. Und Sky hatte ihn schon bald eingeholt. Röntgenbild! Da ist was drin. Das ist ein ferngesteuerter Fußball. Marshall, schnapp dir die Katze und schieß den Ball so weit du kannst ins Meer. Mach ich, Ryder. Marshall griff zu und hatte im Nu die Katze auf dem Arm, die ziemlich erleichtert aussah. Dann schwang er hin und her und bereitete sich auf seinen Raketenschuss vor. Eins, zwei, drei. Ups. Marshall hatte zwar den Ball getroffen, dabei aber die Katze losgelassen. Oh nein! Doch Sky lenkte den Hubschrauber hinterher und erwischte das Kätzchen gerade noch, bevor es auf dem Boden aufkam. Bitte still sitzen, nicht, dass du mir rausfällst. Erleichtert zog das Kätzchen den Kopf ein, während der Ball im Meer landete. Dann brachte Sky, Marshall und das Kätzchen sicher zurück, wo Ryder sie in Empfang nahm. Das habt ihr gut gemacht. Dann schaute er den kleinen Feuerwehrhund an. Es steht 3-3 und Rubble ist verletzt. Kannst du noch mal einen Raketenschuss machen? Was für eine Frage. Natürlich. Marshall rannte los, erwischte den Ball, schoss. Und der Ball landete tatsächlich im Netz. Hurra! Damit stand es 4-3 für die Abenteuerbucht. Ryder, du hast es geschafft. Die Mannschaft der Abenteuerbucht hat gewonnen. Das waren meine Fellfreunde. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Ja! Ja! Leise wollte sich Bürgermeister Besserwisser davonmachen, doch Henrietta hielt ihn am Hosenbein fest. Lass mich los, du eierlegender Nervvogel! Einen Moment bitte, Bürgermeister Besserwisser. Wir hatten doch eine Abmachung. Was? Bürgermeisterin Gutherz hielt ihm ein Trikot der Abenteuerbucht hin. Und das war noch nicht alles. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Verlierer auch Rasen mähen sollte. Naja, wie auch immer. Der Bürgermeister mähte also den Rasen, während die Fellfreunde und die Chaoskätzchen sich die Hundekuchenpizza schmecken ließen. Und die hatten sie sich wirklich verdient.